Erster dankt Gott. Ruft seinen Namen. Erzählt allen Menschen von seinen Taten. Zweiter singt für Gott. Singt Lieder für ihn. Sprecht über seine Wunder. Dritter freut euch über seinen Namen. Wer Gott sucht, soll glücklich sein. Vierter fragt nach Gott und seiner Kraft. Sucht ihn immer. Fünfter denkt an seine Wunder. Denkt an seine Zeichen und seine Worte. Sechster, ihr seid Kinder von Abraham. Ihr seid Kinder von Jakob. Siebter, er ist unser Gott. Er ist der Herr über die Welt. Achter, er denkt immer an sein Versprechen. Er hält sein Wort ewig. Neunter, er gab Abraham ein Versprechen. Er gab Isaak ein Versprechen. Zehnter, er gab Jakob dieses Gesetz. Es gilt für immer für Israel. Elfter, er sagte, ich gebe euch das Land Kanaan. Es gehört euch. Zwölfter, damals waren sie nur wenige Menschen. Sie waren dort fremd. Dreizehnter, sie reisten von Volk zu Volk. Sie gingen in andere Länder. Vierzehnter, Gott ließ niemanden sie quälen. Er bestrafte Könige für sie. Fünfzehnter, er sagte, tut meinen Dienern nicht weh. Tut meinen Propheten nichts. Sechzehnter, dann gab es großen Hunger im Land. Es gab kein Brot mehr. Siebzehnter, aber Gott schickte Josef voraus. Josef wurde als Sklave verkauft. Achtzehnter, seine Füße taten weh. Er trug Ketten aus Eisen. Neunzehnter, dann passierte, was Gott gesagt hatte. Gottes Wort zeigte die Wahrheit. Zwanzigster, der König schickte Boten. Er machte Josef frei. 21. Josef wurde der Chef im Haus vom König. Er passte auf alles auf. 22. Er gab den Anführern Befehle. Er lehrte die Männer Weisheit. 23. Dann kam Israel nach Ägypten. Jakob lebte dort als Fremder. 24. Gott gab seinem Volk viele Kinder. Sie wurden stärker als ihre Feinde. 25. Die Ägypter hassten Gottes Volk. Sie waren böse zu ihnen. 26. Gott schickte Mose. Er schickte auch Aaron. 27. Sie taten Wunder für Gott. Sie zeigten Zeichen in Ägypten. 28. Gott machte das Land dunkel. Aber die Menschen hörten nicht. 29. Er machte das Wasser zu Blut. Die Fische starben. 30. Überall waren Frösche. Sie waren sogar im Haus vom König. 31. Gott sprach und viele Fliegen kamen. Es gab überall Mücken. 32. Es regnete Hagel. Es gab Feuer im Land. 33. Er machte die Weinstöcke kaputt. Er machte die Bäume kaputt. 34. Gott sprach und viele Heuschrecken kamen. Es waren sehr viele. 35. Sie aßen alle Pflanzen. Sie aßen alles auf dem Feld. 36. Gott tötete die ältesten Söhne. Alle ersten Kinder starben. 37. Das Volk ging mit Gold und Silber weg. Alle waren gesund. 38. Die Ägypter waren froh. Sie hatten Angst vor Gottes Volk. 39. Gott gab ihnen eine Wolke. In der Nacht gab er Feuer. 40. Sie wollten essen. Gott gab ihnen Vögel und Brot vom Himmel. 41. Er öffnete einen Stein. Wasser kam heraus. Es floss wie ein Fluss. 42. Gott dachte an sein Versprechen. Er dachte an Abraham. 43. Er führte sein Volk heraus. Sie waren sehr glücklich. 44. Er gab ihnen das Land von anderen Völkern. Sie bekamen alles. 45. Sie sollten seine Regeln halten. Sie sollten ihm folgen. Lobt Gott.